Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und glücklicherweise darf ich auch wieder Timo begrüßen. Hi Timo. Moin Moin. Heute müssen wir nochmal etwas machen. Wir haben zwar schon einen Draft-Podcast aufgenommen, leider sind aber ein paar Sachen passiert. Dario Saric bleibt in Europa, Embiid wird vielleicht zum zweiten Greg Oden, Julius Randle muss sich vielleicht einer Operation unterziehen. Sind eine Menge Sachen dabei, die den einen oder anderen Mockdraft völlig über den Haufen werfen. So auch unseren, und deswegen müssen wir da heute nochmal ran und wir werden die Lottery kurz besprechen, also die Picks 1 bis 15. Jeder sagt jetzt, wen er da gerne bei den Teams sehen möchte oder sehen kann, könnte. Danach machen wir dann weiter mit den Anti-Awards, das Pendant oder das Gegenstück zu den letztwöchigen Awards, die wir hier verteilt haben, die so ein bisschen über den Tellerrand der offiziellen NBA Awards hinausgehen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen mit der Draft dann wahrscheinlich jetzt anfangen, da das ja ein ziemlich akutes Thema ist. Und von daher meine Frage, du bist Dan Gilbert, die Cleveland Cavaliers sind on the clock, wen nimmst du? Ja, also an 1 geht bei mir Andrew Wiggins. Ja. Also ich kann mir das eigentlich nicht anders vorstellen. Also die Cavs, Embiid zu ziehen, wäre ein zu großes Risiko für Nummer 1 Pick. Und Wiggins nicht zu nehmen, wäre eigentlich völlig schwachsinnig. Außer man geht diesen Trade mit den Magics ein. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben es zwar gepostet, aber die Magic haben wohl Aaron Aflalo den 4. und 12. Pick offeriert für den ersten Pick der Cavaliers. Und aktuell hat man noch nicht irgendwie gehört, dass die Cavaliers da großartig interessiert sein sollen. Die Gerüchte des Tages sind eigentlich eher, man ist da noch so ein bisschen... Man schwankt zwischen Parker und Wiggins in Ohio und weiß nicht so ganz, wen man von den beiden nehmen soll. Die Trade-Angebote da von Orlando oder auch von Utah, also Derek Favors und den 5. Pick für den ersten Pick, die sind eigentlich laut Insidern zumindest kein Thema. So, du hast jetzt den Kanadier Wiggins genommen. Ja. Und damit bist du laut Gerüchten auch auf der, ich glaube, derselben Meinung wie Dan Gilbert, also der Besitzer der Cavaliers. Allerdings ist man sich da ja mit dem Front Office ein bisschen uneinig. Das Front Office hätte gerne Parker. Warum? Parker ist halt ein Spieler, der, so heißt es, NBA-ready sein soll. Der natürlich in der Defensive nicht sonderlich zu gebrauchen ist, wie viele Spieler bei den Cavs. Und man denkt aber im Front Office trotzdem, dass Parker den Cavs jetzt weiterhelfen könnte, um wirklich in die Playoffs zu kommen, dadurch, dass er halt so ein talentierter Scorer ist. Und von daher, ich glaube auch, dass die Cavs jetzt langsam mal die Playoffs erreichen sollten, allein schon, weil Kyrie, glaube ich, auch ein bisschen ungeduldig wird. Von daher gehe ich mit Parker, auch wenn ich das jetzt persönlich nicht so doll mag. Und ich glaube, Parker mag das auch nicht. Gerüchten zufolge hat er sich ja bei den Workouts da für die Cleveland Cavaliers nicht so ganz angestrengt und ein bisschen getankt, wenn man es so sagen will. Also nicht nur Teams tanken, auch Spieler tanken dann die Workouts. Aber dann ist keine große Überraschung, habe ich an 2 Wiggins zu den Bucks. Er selbst würde ja gerne nach Philly und Philly hat ja auch gesagt, dass sie eine Menge Bock auf Wiggins hätten, schon von Beginn der Saison. Aber das wird wahrscheinlich nicht so kommen, es sei denn, unsere australische Wundertüte Dante Exum geht noch irgendwie zu den Bucks, weil die sich in ihn verliebt haben. Das liest man jetzt auch schon ab und zu mal, dass sie auch einen vernünftigen Point Guard neben Brandon Knight haben wollen. Und ja, aber wen hast du an 2? Ja, überraschenderweise geht bei mir dann Parker an 2. Ja. Er möchte zu den Bucks. Die Bucks, ich denke, gehe jetzt auch mal so kurz vom Draft davon aus, dass sie sich nicht gegen ihn entscheiden werden. Ja, also ich glaube, die Top 2 haben wir. Ja. Soweit. An 3 haben wir dann ja die 76ers. Und das war ja wirklich ganz spannend. Vor allen Dingen nach dem Ausfall von Embiid. Und ich habe da für viele jetzt wahrscheinlich überraschend Noah Vonleh. Also ich glaube, die 76ers können einen Forward, der ein gutes Allround-Spiel hat, sehr gut gebrauchen. Und Noah Vonleh wäre dann da mein Favorit. Ja, Noah Vonleh bin ich ja auch, also was heißt bin ich auch? Ich war schon relativ früh jetzt bei den ganzen Mock-Drafts der Meinung, dass Vonleh eigentlich von seinem Skillset her ein Top-5-Pick ist, wo viele ja auch ein bisschen vielleicht drüber gelächelt haben, weil die noch so Namen wie ein Julius Randle vielleicht im Kopf gehabt haben. Aber für mich ist halt Vonleh ein, ja, also sowohl was Verteidigung und als auch Angriff dann angeht, jemand, der eine Menge Upside halt hat und der einer Franchise langfristig helfen kann. Von daher find ich die Idee gar nicht so schlecht. Allerdings, die Sixers, ich weiß es halt jetzt nicht, inwiefern man da jetzt noch auf Michael Carter Williams baut. Also der hat eine statistisch gesehen eine super Rookie-Saison gespielt, hat ja die Rookies in allen möglichen Kategorien irgendwie angeführt. Sein Marktwert dürfte dementsprechend hoch sein. Ob es jetzt nicht vielleicht clever wäre, jemanden wie Exum zu picken, der wahrscheinlich ein Upgrade wäre zu Michael Carter Williams, der zwar auch nicht sonderlich gut werfen kann, der aber sehr athletisch ist, der auch groß ist, der wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Verteidiger in der NBA sein kann. Ja, ihn sehe ich dann halt so ein bisschen als Upgrade zu MCW und von daher weiß ich nicht, ob die Philadelphia 76ers sich das nicht vielleicht überlegen. Genauso dann auch bei Embiid. Ich weiß nicht, ob Embiid auf Center und Noel auf Power Forward irgendwie funktionieren könnte. Es wäre schwer vorstellbar für mich, aber dem würde ich halt an 3 auch noch nicht abschreiben. Wobei ich gehe jetzt mit Exum. Ja, an 4 picken ja die Magic und da hatte ich, glaube ich, im Mock-Draft Dante Exum, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass Philly irgendwie noch entweder Wiggins oder Parker bekommen kann. Und jetzt hört man so Gerüchte aus Orlando, dass die Magic sich auch so jemanden wie Aaron Gordon angeguckt haben, der ja auch in den Workouts wohl ziemlich zu überzeugen wusste. Super Athlet. Allerdings glaube ich, dass man da schon eher mit einem Point Guard gehen möchte, auch wenn ich persönlich das nicht gut finde. Ich sage auch dann beim 12. Pick, wieso. Ich gehe jetzt einfach mit Marcus Smart, einfach weil er für die meisten halt noch der zweitbeste, in Anführungsstrichen, Point Guard in dieser Draftklasse ist und die Magic bräuchten Point Guard und von daher Smart. Ich würde aber persönlich sehr gerne Eric Gordon bei den Magic sehen. Und bei Aaron dir? Gordon, meinst du? Ja, genau. Nicht Eric Gordon, um Gottes Willen. Zu dem kommen wir später noch. Genau, zu dem kommen wir später. Also ich habe an 4, da kann ich das nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Da geht bei mir auch Marcus Smart. Ja, aus den genannten Gründen, denke ich, sollte jedem klar sein, wieso wir das so denken. An 5 sind die Jazz dran. Und die nehmen dann unseren lieben Joel Embiid. Also ich kann mir das gut vorstellen. Wenn man jetzt, bis er fit ist, bis er sich eingelebt hat, im Team drin ist, dass man dann danach oder im Februar Kanter versucht zu traden und mit Embiid dann ab diesem Zeitpunkt in die Zukunft geht. Ja, habe ich ja eben auch getwittert. Das war so ein Gedankenspiel, das ich eigentlich persönlich relativ plausibel und, ja, was heißt gut, klingt jetzt so nach Eigenlob, aber dieses Szenario halte ich schon für relativ glücklich für die Jazz, weil von Kenta ist man wohl eh nicht mehr so überzeugt. Er hat jetzt auch wieder seine Wehwehchen gehabt. Defensiv ist es schwierig, ist nicht wirklich ein vielseitiger Verteidiger. Von daher ist Embiid für jedes Team irgendwie ein Risiko in der Top 5. Aber ich denke, ein Risiko, das man ruhig machen könnte. Und ich will nicht wissen, wie ein Frontcourt aus Embiid und Derek Favors die Liga einfach in Grund und Boden, also Grund und Boden rennen könnte. Aber die wären ja sowas von athletisch und ich glaube auch in der Defensive und der Offensive würden die sich recht gut ergänzen. Und von daher, ja, für den Fall, dass Embiid wirklich irgendwann mal gesund wird. Ich meine, Michael Jordan hat sich wohl den gleichen Knochen mal gebrochen. Konnte auch relativ erfolgreich weiterspielen. Relativ, ja. Relativ, ja. Es ist vorsichtig ausgedrückt. Von daher, ich mag Embiid auf jeden Fall an 5 bei den Jazz, aber Wonley ist halt so dieser Name, den man seit Beginn dieser ganzen Mock-Drafts und also seit der Draft-Lottery am meisten hört in Verbindung mit den Jazz. Und ich weiß noch nicht, wie das passen würde mit einem Derek Favors, aber oder einem Enes Kanter, je nachdem. Aber ich glaube, die werden da auch ein Stück weit dann wissen, was sie machen. Für mich sind die Jazz auch so ein bisschen im Niemandsland, weil ob man jetzt unbedingt Vonleh braucht an 5, weiß ich nicht. Embiid hätte für mich jetzt mehr Sinn gemacht, aber ansonsten hätte ich vielleicht gesagt, wirklich noch alles versuchen, um entweder hochzutraden in die Top 3 oder halt etwas weiter runter und dafür halt einen vernünftigen Gegenwert zu bekommen. Aber ich glaube, das wird bis morgen Abend schwierig sein, das Ganze noch umzusetzen. Von daher, ich gehe jetzt einfach mit Wonley, weil ich möchte dann Embiid auf der 6 sehen. Das spoilere ich jetzt mal. Der 6 zu den Celtics halt. Kelly Olynyk, glaube ich, ist halt nicht auf Dauer die Lösung für eine Franchise, die am besten innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre wieder zurück in die Conference Finals will. Also dieses stolze Celtics-Franchise und ja, ich glaube auf der Center-Position generell so diese ganze Sache mit Salinger und Olynyk, ich halte die beide so für ein bisschen, also im Fall von Salinger so ein bisschen überbewertet. Bei Olynyk glaube ich halt nicht, dass er sich gerade defensiv irgendwie durchsetzen wird und von daher würde mir da Embiid natürlich sehr gefallen und ich glaube an 6 kann man ihn dann auch wieder nehmen, ohne dass er dann wie ein Bumerang zurückkommt, falls er sich wirklich verletzen sollte und als der große Bust abgestempelt wird, so wie es damals bei Greg Oden war. Ja, das war ja wirklich. Da hat man ja wohl richtig in die Punkt gegriffen, muss man ganz ehrlich sagen. Bei mir an 6 wäre dann Julius Randle. Weil ich glaube schon, dass die Celtics einen Big Man eher bräuchten. Oder was heißt eher bräuchten? Eher verpflichten werden als einen Guard. Auf der Center-Position hast du das schon ganz richtig gesagt. Olynyk scheint sehr limitiert, was seine Talente angeht. Aber ich glaube, das ist nicht das größte Problem, sondern eher dieses so ein bisschen überbewertete von Jared Sullinger. Und ich glaube, dazu könnte, wenn man Sullinger behält, Randle eine sehr, sehr gute Ergänzung sein, der dann vielleicht auch mit ihm zusammen eine schöne Rotation bilden kann. Das stimmt. Aber ohne dass es jetzt eine große Überraschung ist, habe ich halt Randall nach wie vor auf der 7. Ich weiß nicht, weil du jetzt den Namen aufgebracht hast, habe ich jetzt mal gedacht, werfe ich mal kurz das dazwischen aus den angesprochenen Gründen, weil du ja Randall schon ein bisschen erklärt hast. Ja, ich verstehe absolut, was du, also dein Gedankengang bei den Celtics. Ich will aber dann irgendwann auch, dass Embiid schon vom Board ist, weil irgendwie so Ende der Top 10 wär's dann wieder sehr bitter. Bei mir geht er ja an 5. Ja, klar. Stimmt, wenn Embiid bei dir schon vom Board ist, dann. Ja, nee, es macht dann auf jeden Fall allen Sinn der Welt, wenn die Celtics sich dann Randall angucken. Aber gut, ich wollte ja eigentlich auch nicht ins Wort fallen jetzt. Du musst ja noch deine 7 sagen und dann halte ich mich zurück und sag danach meine 8. Nee, ich glaube, ich habe. Nee, ja, okay. Ja, an 7 geht jetzt wahrscheinlich für sehr viele sehr überraschend mit Dante Exum über den Ladentisch. Er ist so ein bisschen unsere australische Wundertüte, wie du vorhin so schön gesagt hast. Man konnte von ihm nicht wirklich viel sehen. Er ist sehr, sehr jung mit 18 Jahren. Die Lakers können jegliche Art von frischem Wind auf den Guard-Positionen gebrauchen. Ich glaube, wenn Steve Nash es noch irgendwie schaffen sollte, in die nächste Saison zu gehen und da meinetwegen 50 Spiele mehr oder weniger als Starter abzuliefern, dann wäre das für Exum schon ein schöner Mentor in Anführungsstrichen und würde seiner Entwicklung dann auch wirklich gut tun. Ja. Das Problem ist, also viele werden jetzt wahrscheinlich irgendwie mit dem Kopf schütteln und sagen, oh mein Gott, wie kannst du oder wie könnt ihr nur? Aber ich meine, wir konnten viele, also die meisten Spieler konnten wir irgendwie unter Gleichaltrigen auf einem hohen Level über eine Saison oder zwei Spielzeiten schon sehen, halt in der NCAA. Dante Exum spielt in Australien, das ist schon mal das Erste. Also du hast, das ist halt, er ist auf einer Highschool irgendwie, also es ist halt kein College, wahrscheinlich auch mehr oder weniger gleichaltrige Spieler, die er da gegen sich hat. Aber wir reden hier einfach nicht irgendwie von der New York State High School Championship oder weiß der Geier was, wo irgendwelche anderen abgefahrenen Talente und Athleten rumlaufen. So, wir reden einfach von einem verhältnismäßig, zumindest was die Einwohnerzahlen angeht, Kleinland, in dem Basketball auch jetzt nicht der unbedingte Nummer 1 Sport ist. Also man, klar, spielt man da Basketball und ich glaube auch so in den Top 3 dürfte das wahrscheinlich in Australien irgendwo landen. Aber das ist, glaube ich, überhaupt nicht zu vergleichen, wenn man sich jetzt ein Highlight-Video von Dante Exum anguckt oder ihn versucht zu scouten. Also wenn man sich halt NCAA-Tapes anguckt oder Spiele oder weiß der Geier was. Selbst Euroleague-Spiele, so zu, ich sage jetzt mal Dario Saric, glaube ich, geben einem viel mehr Aufschluss über die Qualitäten des Spielers. Von daher, ich finde das halt krass, so wie alleine dadurch, dass irgendwelche anderen Leute irgendwie ihre Meinung äußern im Internet, also ob es jetzt Experten sind, die Mockdrafts machen oder die, weiß ich nicht, ein Spielerporträt über Exum machen. Ich hatte richtige Schwierigkeiten, über ihn meinen Text zu schreiben, weil ich einfach nicht wusste, welche Grundlage ich nehmen soll. Weil er hat auch mal FIBA U19 oder U17 WM gespielt. Da war er auch grundsolide, ja klar, aber knallermäßige Quoten hat er da meines Wissens nach auch nicht aufgelegt. Oder wenig Assists gespielt oder irgendwas war da auf jeden Fall. Das war okay, aber toll ja, war es nicht. Also ich finde es schwierig und wenn da jetzt irgendwelche Leute hier an dieser Stelle ausschalten wollen, weil Exum halt erst an 7 weggeht, dann sollen sie es bitte machen, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil er ist natürlich eine Bustgefahr. Also so gut seine körperlichen Voraussetzungen auch sein mögen, ich glaube, Hashim Thabit hat auch gute körperliche Voraussetzungen, um in der NBA irgendwie was reißen zu können. Und welche Rolle ein Hashim Thabit spielt, wissen wir ja alle. Und ich glaube, er war auch ein Top-2-Pick. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber ja, von daher müssen wir mal gucken, wo Dante Exum letztendlich landet. Ja, vor allen Dingen, ich bin auch so ein bisschen danach gegangen, dass wir später auch noch hören werden, was dem Spieler wirklich am meisten hilft. Ich glaube nicht, dass ihm irgendwie die Top 3 oder Top 5 wirklich helfen, weil er würde dann noch viel mehr im Rampenlicht direkt stehen und müsste direkt abliefern. Bei den Lakers, klar, sie sind das Show-Off in der NBA, auch jetzt noch, aber sie sind halt im Moment im Rebuild mehr oder weniger und er würde dann halt hinter Steve Nash auch noch eher im Schatten sein, wo er sich normal entwickeln kann, wo man seine Stärken rausfiltern kann, wo man aufbauen kann. Und ja, das war dann auch für mich der Hauptgrund, warum er relativ spät bei mir gezogen werden würde. Und er hat Kobe an seiner Seite und ich hab von irgendjemandem auch gehört, dass Exum irgendwie the closest thing to Kobe sein soll, halt seitdem Kobe halt selbst jung war. Also irgendwie so irgendwelche Diskussionen jetzt schon wieder, die den Hype um Exum eigentlich nur noch mehr anheizen. Ich lasse mich bei Exum halt völlig überraschen, weil ich glaube, sollte sich keiner irgendwie die Arroganz, sage ich jetzt mal, herausnehmen, um zu denken, ich weiß ganz genau, was mit Exum passiert, weil ich glaube, das weiß wirklich niemand. Außer vielleicht sein Agent oder sein Vater oder irgendjemand anders, der ihn wirklich seit Jahren kennt, der seine privaten Workouts sieht und der sich auch ein bisschen mit Basketball auskennt. Ansonsten ist es, glaube ich, unmöglich, da jetzt eine Prognose zu machen, weil selbst wenn wir das anhand der College-Spiele vernünftig machen könnten, dann wäre nicht jeder zweite Mockdraft einfach völlig für den Allerwertesten, auf gut Deutsch gesagt, weil sich jeder irgendwie komplett vertut. Außer vielleicht so ein, weiß ich jetzt nicht, so Leute, die damit ihr Geld verdienen, wie ein Chad Ford von ESPN. Ja, also von daher, wir werden wahrscheinlich von diesen 15 Leuten 3, 4 richtige zugeordnet haben. Von daher, warum nicht mal ein Risiko gehen? Höchstens. Ja, höchstens. Dieser Draft ist dieses Jahr, glaube ich, so undurchsichtig wie selten in den letzten Jahren. Ist auch eines der spannendsten Drafts. Also Drafts im letzten Jahr war das so ein bisschen anders spannend, weil einfach keiner wirklich die Draft mochte. Außer die Magic, die wussten relativ schnell, ja, Oladipo ist cool. Aber dieses Jahr ist das wirklich ein bisschen aufregender. Vor allen Dingen, weil man dann jetzt auch auf jeder Position einen Spieler hat, der einem wirklich weiterhelfen könnte. Vielleicht nicht ab sofort, aber vielleicht in 1, 2 Jahren. Also, der direkt mit irgendwelchen Größen verglichen wird. Ja, das auch. Wenn ich an Wiggins denke, der so sehr an die Zeit von LeBron bei den Cavs erinnert, oder Parker, der jetzt schon Niveau haben soll, was an LeBron James in der ersten Saison erinnert, also ja. Dante zum Beispiel mit Kobe jetzt, wie du gerade gesagt hast, ich finde das auch sehr spannend. Ja. Embiid, Hakeem, Randall, ja. Zach Randolph, also sind alles relativ große Namen, mit denen man so um sich wirft. James Young hatte ich auch irgendwann mal gehört, Paul George, so diese Schiene. Gut, sind wir relativ lange bei Exum und der 7 kleben geblieben. Ich weiß auch gar nicht, wer dran ist, deswegen sage ich jetzt einfach mal zu den Kings etwas. Und zwar bin ich nach wie vor der Meinung oder der festen Überzeugung, dass die Kings ihren Pick behalten sollten. Auch wenn die sich ja wohl alle Angebote anhören und ihn auch eigentlich gerne abgeben wollen würden. Idealerweise wäre für mich jetzt ein defensiv starker Power Forward das Objekt der Begierde halt gewesen für die Kings. Jetzt ist nur seit gestern halt raus, dass man sich in Verhandlungen mit den Detroit Pistons befindet. Josh Smith könnte kommen und er ist ja auch jemand, der zumindest auf der Power Forward Position so ein bisschen seine Leistungen bringen kann, auch gerade defensiv. Von daher ist dann einer meiner persönlichen Lieblingsspieler halt Aaron Gordon jetzt weg von dieser Position. Dafür rückt dann aber ein anderer meiner Lieblingsspieler rein, und zwar Alfred Payton, der Point Guard, der, ich glaube, Lafayette-Universität, also eine furchtbar kleine Uni, war bei keinem auf dem Schirm, hat aber wohl in den Workouts enorm überzeugt und ist halt wohl vom Charakter her ein absoluter Gewinnertyp, ist ein Pass-First-Point-Guard, kann auch scoren, ohne dass er einen Wurf hat, einen vernünftigen Distanzwurf oder einen vernünftigen Freiwurf, das ist halt ein bisschen das Problem, aber ja. Also er kann passen, er ist intelligent, er ist vor allen Dingen ein sehr guter Verteidiger. Das könnten die Kings gebrauchen. Kann jetzt auch sein, dass ich mich ein bisschen zum Affen hier mache mit diesem Pick, weil ich habe jetzt noch nicht die allerneuesten Mock-Drafts und Draft-Podcasts und alles gehört. Dafür hatte ich leider noch keine Zeit, hole ich bis morgen alles nach. Aber ja, für mich ist Payton dann, wenn die Kings den Pick behalten und das mit Josh Smith auf jeden Fall klappt, jemand, der zu den Kings gehen sollte. Wie sieht es bei dir aus? Also Stand heute würde ich das schon direkt unterschreiben, weil es wäre ja auch alles schlüssig. Aber in meinen Gedankengängen, ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch die Sympathien sind, die ich für Gordon habe, jetzt schon, aber ich glaube, der Trade kommt nicht zustande und die Kings werden mit Aaron Gordon gehen. Ich kann es mir stand jetzt einfach nicht vorstellen, so kurz vor dem Draft, dass halt irgendwie es sich noch so weit entwickelt, dass man morgen Abend sagen kann, wir gehen mit Payton, weil der Trade meinetwegen Anfang der nächsten Woche durch ist. Ja, es ist natürlich jetzt ein Gedankenspiel meinerseits. Es ist natürlich richtig. Nur nichtsdestotrotz, ich meine, ich mag Gordon, ich mag Peyton und ich wünsche denen eigentlich beiden nicht, dass sie da in diese absolut chaotische Franchise reinkommen, wo man unbedingt diese gefakte Win-Now-Mentalität hat, wo man irgendwelche fetten Namen in die Stadt holen will und Kevin Love von mir aus zur Miete für ein Jahr und was weiß ich, was sie da noch irgendwie vorhaben. Rondo hört man ständig, wobei Rondo absolut Sinn machen würde sportlich, aber wie gesagt, du ja auch, Ben McLemore ist ja auch einer deiner Lieblingsspieler. Ich glaube, Sacramento ist einfach kein cooler, cooler Ort für junge Talente, die sich, die auch noch Upside haben und sich entwickeln wollen. Weil offensiv kriegen sie da die Bälle weggenommen, ein bisschen von Boogie und von Rudy Gay. In der Defensive verweigert man in Sacramento größtenteils die Arbeit da am eigenen Ende, noch zumindest. Von daher, ich wünsche es eigentlich keinem vernünftigen Spieler, den ich mag, dass er da irgendwie noch hinkommt, aber ich will mir das jetzt auch nicht mit den Kings-Fans verscherzen, von daher darfst du jetzt gerne sagen, wen du an 9 hast. Ja, da haben wir ja unsere Freunde aus Charlotte. Und das war, ja, schwer, muss ich sagen. Wobei am Ende doch relativ klar. Ein Name, der in den letzten Tagen und Wochen auch oft durch die Medien ging, war Doug McDermott. Mhm. Und den sehe ich im Moment bei den Hornets, wenn er in die Top 10 bleibt, am besten aufgehoben. Ja. Also ich glaube nicht, wenn die 76ers, die ja an 10 noch einen Pick haben, um mal kurz zu spoilern, ich glaube nicht, wenn sie es irgendwie schaffen sollten, doch einen Wiggins zu bekommen, dass sie zwei Forwards ziehen werden. Deswegen glaube ich, dass unser Duck bei den Hornets gut aufgehoben ist und auch von den Hornets gezogen wird. Ja, habe ich ja auch in meinem Mock-Draft so gemacht und einfach nur, damit ich jetzt nicht wieder allzu viel laber, ich habe mir halt Gedanken gemacht, die Hornets brauchen Spacing, die brauchen einen vernünftigen Shooter, der von draußen treffen kann. Von daher war dann für mich relativ klar, okay, Nick Stauskas von den Michigan Wolverines oder halt Doug McDermott. Ich weiß halt nicht, ob man auf der Shooting Guard Position, ich glaube, da hat man Henderson, ich glaube, Chris Douglas Roberts kann die Position auch spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Also da, glaube ich, wird es schwierig halt für Stauskas direkt viele Minuten zu sehen. McDermott, der dieser Tweener ist, also sowohl Small Forward als auch Power Forward spielen kann, wird so oder so am defensiven Ende zumindest 1 gegen 1 ein Problem, egal auf welcher Position. Nur, ich mag dann halt diese Rotation halt mit Michael Kidd-Gilchrist, der überhaupt nicht werfen kann, der aber verteidigen kann, und dann halt Doug McDermott, der ja auch, wenn man sich mal die Spiele der Creighton University anguckt, defensiv kein Totalausfall ist. Also der ist schon vom Basketball-IQ her nicht dumm und weiß auch einigermaßen, wie er sich bewegen muss. Es liegt halt an seinen körperlichen Fähigkeiten, dass er da 1 gegen 1 manchmal ein bisschen alt aussieht. Ja, von daher, ich würde auch jetzt einfach mal mit McDermott gehen, weil, ja, warum nicht? Ja, Philly, die, wenn man mir jetzt richtig zugehört hat, weiß man, dass ich auf einen meiner Lieblingsspieler bisher gänzlich verzichtet habe, wenn er denn nicht an 8 zu den Kings geht. Und ohne irgendwie großartig das begründen zu wollen, Gordon muss in die Top 10. Philly hat den letzten Top 10-Pick. Ich mach's kurz. Gordon geht danach Philadelphia. Ja. Ja. Schlüssig. bei mir an 10 ist auch einer, ja, meiner Lieblingsspieler aus dem diesjährigen Draft, James Young. Ich glaube, im Zusammenspiel mit Noah Vonleh, also wenn das so kommen würde, da wäre das eine gute Lösung auf der 2, weil die 76ers haben einen sehr, sehr jungen Kader, mit einigen Talenten gespickt, aber keinen wirklichen Shooter noch neben Carter Williams. Und ich glaube, da könnte James Young ein guter Fit für werden. Ja. Ja, ich sag einfach ja. dann darfst du aber mit der 11 direkt weitermachen. Ja, da haben wir die Nuggets. Die sind ja eigentlich, wenn die Spieler fit bleiben, sind sie ja tief besetzt. Ja. Und ja. Wie ich finde, sind sie aber auch ein Team, die mit Talenten durchaus umgehen können. Deswegen würde ich kurz und schmerzlos TJ Warren zu den Nuggets holen. Warren ist für mich auch ein Spieler, der von vielen irgendwie nicht, ja, wie soll ich sagen, also nicht wirklich wahrgenommen wird. Ja, ja, dieses also so ein bisschen unterm Radar noch ist. Ich mag ihn eigentlich ziemlich gerne. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn es denn so kommt. Allerdings, diese Gerüchte, die sagen, dass Denver jetzt wohl glaubt, dass sie mit ihrem Kader die Playoffs irgendwie erreichen können. Und das ist ja auch eigentlich ein legitimer Gedankengang, wenn man mal bedenkt, wer da alles verletzt war in dieser Saison. Von daher, Dario Saric hat zwar jetzt unterschrieben, wird 2 Jahre in Europa bleiben. Allerdings haben die Denver Nuggets ihm angeblich, weiß man jetzt wieder nicht, wie das ist mit diesen ganzen Insider-Geschichten, die man da hört, ein Draft-Versprechen gegeben. Vorher hat man sich diesen europäischen Center, ich glaube, das ist jetzt immer so schwierig bei den ehemaligen Jugoslawien-Staaten. Ich glaube, er ist ein Bosnier. Falls das nicht ist, bitte erschlag mich nicht. Ich weiß, wie empfindlich einige da mit dieser Thematik umgehen. Ja, also auf jeden Fall Jusuf Nurkić. Den haben sie sich wohl auch angeguckt. Auch vielleicht unter der Prämisse, dass man ihn noch 1 oder 2 Jahre in Europa lassen kann. Beide sind übrigens Bosnien. Ja, Gott sei Dank. Beide sind ja super talentiert. Also laut Scouting Report und auch das wenige, was ich da von den beiden gesehen habe, hat mich auf jeden Fall auch überzeugt. Halte ich aber trotzdem irgendwie jetzt noch Dario Saric für realistischer, auch wenn ich da natürlich krasse Fragezeichen habe, weil ob man an 11 wirklich jemanden pickt, der 2 Jahre da in Europa bleiben muss, ich meine, wenn Gallinari, mit dem man Saric ja vielleicht auch so ein Stück weit gut gemeint vergleichen kann, wenn er dann einfach nicht fit bleiben kann, im nächsten Jahr auch wieder nicht und dann sagt, hey Dario, wir brauchen dich jetzt und er sagt, ja, tut mir leid, ich habe mich jetzt aber hier für 2 Jahre an, ich weiß gar nicht, an wen das ist, Efes Istanbul, glaube ich, gebunden. Ja, dann weiß ich halt nicht, ob es dann nicht vielleicht bessere Alternativen auf der Elf gibt, die einem vielleicht dann auch, wenn es hart auf hart kommt, in den Playoffs in diesem Jahr oder im nächsten Jahr vielleicht schon helfen kann. Also von daher, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich nehme trotzdem Dario Saric. Völlig verständlich, weil das war wirklich, ab 11 ist es wirklich eigentlich nur noch reine Spekulation, ja, wie wir hier jetzt verfahren. Ja. Ja, an 12 sind die Magics. Ja, bleibe ich ja bei dem, was ich im Mockdraft gesagt habe, Rodney Hood. Wen hast du? Ja, da habe ich unseren bosnischen Freund, Jusuf Nurkić. Hm? Ich glaube, ein weiterer Big Man würde den Magics gut zu Gesicht stehen. Ich glaube, er ist defensiv, ist er auch für europäische Verhältnisse sehr weit. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Also ich glaube, das könnte schon nochmal auf jeden Fall von der Bank her ein guter Fit werden. Ja. Aber warum ich Rodney Hood genommen habe, war halt dieser Gedanke, dass er relativ vernünftig von draußen trifft. Du hast ja dann ein Harris zum Beispiel so mal seine Probleme da in dieser Saison hatte bei den Magic. Ja, ein 13. Da habe ich dann wiederum Rodney Hood. Die Timberwolves sind für mich ein Team, die nach dem Love-Trade ja mehr Minuten zu vergeben haben. und ich glaube auch die Talente auch gut aufteilen kann, so dass er in meinen Augen bei den Timberwolves mehr Spielzeit bekommen würde als bei den Magics. Hm. Wenn Aflalo bleibt und Harris seinen Wurf findet. Ja. Wohlgemerkt. Bei den Timberwolves, die sich aber jetzt womöglich vielleicht, eventuell, man weiß es nicht, in den Rebuild begeben werden, dass Love getradet wird, glaube ich, davon kann man ausgehen. Und ich glaube auch, dass die Timberwolves dann darauf bestehen werden, dass der Abnehmer von Kevin Love dann auch so einen Vertrag von Kevin Martin noch mitnimmt, der vielleicht ein bisschen zu langfristig oder ein bisschen zu hoch dotiert gewesen ist. Und von daher, warum dann nicht Nick Stauskas ziehen von den Michigan Wolverines, glaube ich, sind sie. Ja, Stauskas, auch ein unfassbar guter Dreierschütze. Kann vielleicht mal sogar der bessere Kevin Martin werden, wer weiß. Wäre auf jeden Fall neben Ricky Rubio, glaube ich, kann man das machen. Doch, auf jeden Fall. Und von daher, ich habe jetzt einfach Nick Stauskas, der musste für mich auf jeden Fall in die Lottery und Minnesota hätte dann für mich Sinn gemacht, halt unter der Prämisse, dass Kevin Martin, der jetzt auch immer mal wieder in diesem Kevin Love Trade der Name da halt aufgetaucht ist. Ja, 14, einer von drei Picks der Phoenix Suns. Da mache ich das jetzt auch einfach verhältnismäßig kurz, weil die ja recht tiefes Team sind. Ich nehme jetzt einfach Gary Harris, ist ein Guard von den Michigan State Spartans. Kann verteidigen, ist diszipliniert. Kann auch wie die anderen beiden in Phoenix, also Bledsoe und Dragic, beide Backcourt-Positionen spielen. Also ist ein Teamplayer. Kann vernünftig auch in der Offensive agieren, auch wenn er da noch ein bisschen limitiert ist. Aber Gary Harris macht für mich Sinn und von daher Phoenix Harris. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mich halten die Leute nach diesem Podcast für völlig bekloppt und ahnungslos. Aber gut, bei mir geht zu den Suns Nick Stauskas. Erstmal in die Lottery musste er noch. Das habe ich auch noch gerade so geschafft. Ja, warum? Ich glaube, wenn man Bledsoe nicht halten kann und man mit Dragic dann auf der 1 in die Saison geht, wäre Nick Stauskas, der mit seinen Qualitäten auf jeden Fall ein Upgrade wäre, eine sehr, sehr gute Wahl. Mhm. Ja, und durch die Konstellation dann von 7 bis 12 ist er bei mir so ein bisschen runtergerutscht, was für viele vielleicht ein bisschen unverständlich ist. Aber ja, ich gehe mit Stauskas an 14. Okay. Dann überlasse ich dir jetzt einfach mal die Ehre, den 15. und letzten Pick unserer kleinen finalen Mockdraft zu sagen. Das ist sehr freundlich. Ja, so bin ich. Ja, da habe ich einen deiner Lieblingsspieler. Relativ spät, ich weiß. Aber zu den Atlanta Hawks würde meines Erachtens Elfrid Payton sehr gut passen. Unter der Prämisse, dass Dennis Schröder nicht bleibt. Mhm. Ich glaube, wenn Schröder bleibt, wovon er eher auszugehen ist, glaube ich im Moment, weiß ich, ich glaube, die Gerüchte sind gar nicht so heiß um einen Trade im Moment, würde es natürlich nicht so viel Sinn machen, wenn man dann Mac und Schröder als Backups hat, da noch einen dritten Point Guard zu holen. Was mir dann aber auch erst vorhin wirklich klar wurde, dass der Gedankengang nicht ganz richtig ist. Aber sollte man Schröder traden, ich glaube, Payton könnte Mac da auch relativ früh in der Saison die Rolle als erster Backup abnehmen und sich gut entwickeln. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht komplett anders. Ja. Ich glaube erstmal schon mal gar nicht, dass Mac bleibt. Also beziehungsweise ich fände es jetzt von den Hawks nicht so unbedingt smart, wenn man auf die gute, also phasenweise gute Saison von Shelvin Mack so reagiert, dass man ihm einen guten Vertrag anbietet. Ich glaube da noch nicht so wirklich an Mack. Von daher, und Schröder soll verfügbar sein für ein entsprechendes Angebot. Also mit den Kings wurde er ja immer wieder in Verbindung gebracht. Ich weiß auch nicht, ob falls Boston sich von Rondo trennt, inwiefern Schröder, der auch ein, ja, wie sagt man, ein Lieblingsspieler, glaube ich, des Front Offices im letzten Sommer war, inwiefern er da dann vielleicht eine Rolle spielen könnte. Viel Kaffeesatzleserei, aber gut, du hast jetzt Peyton genommen, ob das jetzt, also nicht sportlich für die Hawks so viel Sinn macht, sei jetzt mal dahingestellt, das weiß Vor allen ich Dingen gar wollte ich nicht. ihn halt auch in die Top 15 holen. Also ich Genau, das glaube, ist das. weiter unten, das wäre dann auch seinem Talent nicht entsprechend. Das ist das. Also Peyton gehört einfach in die Lottery und von daher glaube ich, sollte das auch so unterm Strich deine Kernaussage gewesen sein. Wie gesagt, kann sogar sein, dass das bei den Hawks vernünftig funktionieren könnte. Ich würde halt ihm auch gönnen, dass er vielleicht in irgendeinem Markt starten kann. Weiß ich jetzt nicht. Zum Steinigt Beispiel, mich nicht. ich, auf keinen Fall. Sacramento zum Beispiel ist ja so eine Sache, da entweder kommt Thomas von der Bank, behaupte ich jetzt mal, oder wird halt in der Crunch-Time zumindest dann auf Parkett stehen, als absoluter Scorer. Und dann halt, wenn Peyton da halt starten kann und den besten Point, also den ersten Point Guard, sage ich jetzt mal, des Gegners verteidigen kann und da Thomas ein bisschen Hilfe gibt, das würde ich halt lieber sehen. Aber für mich gehört Peyton in die Lottery und das hast du ja mit deinem Pick jetzt geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe halt James Young noch, weil unter dem gleichen. Mit den gleichen Begründungen jetzt wie du bei Peyton. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig passt. Oh, gut, okay, ist ein Flügelspieler, vielleicht wollen die Hawks danach bessern. Ist lang, ist athletisch, kann scoren, ist halt defensiv eher schwach, aber ist nicht ausgeschlossen, dass er auch irgendwann mal vernünftiger Verteidiger wird. Von daher war es das jetzt mit unserem Mock-Draft. Dem finalen Mock-Draft wohlgemerkt. Das ist ja jetzt, glaube ich, jetzt schon die dritte Variante, die wir uns zusammengereimt haben oder ich mir zusammengereimt habe. Für dich ja erst, Ja, glaube ich, die eine zweite. schriftlich du alleine und dann Ja. die beiden Podcasts dazu. Genau. Ein fleißiges Bienchen bist du. Ja, selber. Die letzten beiden Sachen sind ja von dir gewesen. Aber unbedingt auch alle lesen, ne? Mit Macklemore und Carmelo, wo wird er landen? Aber das nur noch mal am Rande, Eigenwerbung oder beziehungsweise Werbung für ein Timo. So, jetzt Mich mögen die ist. Leute jetzt sowieso nicht mehr. Nachdem ich Exum auf 7 gepackt habe, Stauskas nicht mehr in den Top 10 habe, also ich glaube, die Leute mögen mich nicht mehr. Weißt du was? Die Leute werden uns gleich hassen, weil wir einfach jetzt durch die Auf Liga den mit der. Tisch hauen. Ja, wir werden jetzt mit der Kettensäge durch die Liga laufen und einfach Köpfe abrasieren. So richtig so. Wir Ist machen das schön, jetzt, darauf habe ich mich die ganze Woche gefreut. ja, wir machen jetzt etwas, worauf ich mich schon ein paar Monate freue. Und zwar so ein bisschen eine kleine Lästerrunde, auch wenn das natürlich niveauvoll bleiben soll und mit Respekt, weil ich meine, wir beide sitzen jetzt hier, wir haben eben noch darüber geredet. Ey, krass, da sind teilweise jetzt Spieler in dem Draft, die von 95 sind und wir sitzen hier und reden einfach nur über die und machen mit unserem Leben weniger als sie. Aber trotzdem lästern wir jetzt ein bisschen, weil. Analysieren kann auch anstrengend sein. Genau, ja, selbstverständlich. Weil einige Leute haben es auch einfach verdient. Muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Und wir haben uns ein paar Kategorien ausgedacht oder Awards, die wir vergeben wollen. 9 an der Zahl. Und beginnen, da wir jetzt eben den Mock Draft gemacht haben, wollen wir dann mit dem Draft Bust des letzten Jahres. Und bekannt soll dieser Award dann unter dem Kwame Brown Gedächtnis Award sein. Und wem möchtest du den Kwame Brown Gedächtnis Award denn geben? Auch wenn ich in der letzten Woche noch gesagt habe, dem Kerl noch 2 Jahre Zeit geben und dann bewerten. Als Nummer 1 Pick war das einfach überhaupt nichts, was der Herr Bennett da abgeliefert hat. Und deswegen geht er für mich schweren Herzens an, geht dieser Preis an ihn. Wir beide haben Spieler genommen, die in den Top 3 gepickt worden sind, und wir beide haben Spieler genommen, die so gut wie keine Rolle gespielt haben, aber auch mit Verletzungen zu kämpfen haben. Bringt leider nichts, weil ich muss mit Otto Porter dann gehen von den Washington Wizards. Ich habe mir ja, wie gesagt, wie ich dir eben erzählt habe, gestern nochmal die Wiederholung des 2013er Drafts bei YouTube angeguckt, zumindest die Lottery. Und was teilweise da über Otto Porter gesagt wurde und wie sehr er in den Himmel gelobt worden ist, da waren die Erwartungen, glaube ich, bei ganz, ganz vielen ganz woanders. Und da sieht man dann auch mal vielleicht, dass es nicht unbedingt ein Vorteil ist, wenn man diesen Hometown-Hero holt. Ich meine, Otto Porter, der hat in Georgetown halt gezockt, das ist halt eine Uni in DC. Hat man gedacht, das wäre eine schöne Geschichte, war aber sportlich dann wohl nicht so glücklich. Gut, dann geht es weiter mit dem Not-So-Defensive Player of the Year. Und der Name sagt zwar eigentlich alles, aber ich werde jetzt nochmal verdeutlichen. Also es geht halt um den absoluten Arbeitsverweigerer am defensiven Ende, der auch unter Umständen recht lustig in Highlight-Videos dann noch dargestellt werden kann. Und ich ahne, wen du nehmen willst. Ich sag doch, die Leute hassen mich nach diesem Podcast. Aber alles andere als James Harden wäre schon, weiß ich nicht. Der Kerl, ich möchte überhaupt, er weiß nicht mal, wie Defense buchstabiert wird. Wirklich hart gesagt, aber das ist Arbeitsverweigerung, was der Kerl in der Defense macht. Ja. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Ich glaube schon, dass er weiß, wie Defense buchstabiert wird. Ich glaube sogar auch, dass er weiß, wie Defense gespielt wird, weil das hat man nämlich so mit gutem Willen und wirklich unter der Lupe manchmal in bestimmten Situationen erkannt. Aber er will es einfach nicht. Da kann mir auch jeder sagen, was er will. Der Junge will keine Defense spielen. Er hat da keinen Bock drauf. Ganz einfach. Genauso wie Dwight Howard mit ihm nicht das Pick and Roll laufen will. Das sind einfach zwei Leute, die einfach enorme Probleme mit ihrer Arbeitsmoral haben und von daher ist das für mich ein absolut gerechtfertigter Award. Ich glaube, kaum einer verdient diesen Award mehr als James Harden. Das stimmt. Wenn man dann auch noch davon ausgeht, dass er damit durchkommt, ja, und trotzdem noch in gewisse NBA-Teams gewählt wird, was völlig unverständlich ist, wird er es auch nicht ändern. Leider Gottes. So sieht's aus. Ja. Wen hast du denn da? Ich meine, wenn ich jetzt den Top-Kandidaten habe. Ja, ich meine, klar, Harden war natürlich für mich allein schon, weil er es kann und es nicht macht, war für mich absoluter Favorit auf den Award. Ich habe dann so ein bisschen geschwankt. Ich habe mir dann so die zwei Big Men angeguckt, und zwar Andrea Bargnani und David Lee, die für mich ja auch immer so diesen Ruf gehabt haben, absolute Nichtskönner am defensiven Ende zu sein. Bei David Lee muss ich jetzt aber sagen, der hat da in den Playoffs dann als Andrew Bogut verletzt ausfallen musste, hat er dann doch ab und zu mal gegen die Clippers so Aktionen gezeigt, wo ich sagen konnte, okay, hast du gut gemacht. Und von daher gehe ich jetzt mit Andrea Bargnani, ohne dass er viel gespielt hat. Aber er muss mir eigentlich nicht mehr weiter beweisen, dass er einfach einer der schlechtesten Verteidiger auf seiner Position halt ist. Und dafür noch 11 Millionen kassiert. Und 11 Millionen seine Spieleroption jetzt nochmal schön gezogen hat. Er ist einfach, manchmal ist es wirklich Wahnsinn. Also, weißt du, wenn du 2K spielst und dein DualShock-Controller von deiner PlayStation, wenn der kaputt geht, so, dann drehen deine Spieler sich wahrscheinlich so im Kreis, wie Andrea Bargnani das teilweise auf dem Feld oder in der Zone tut. Also, man muss sich mal wirklich unter der Lupe angucken, was Andrea Bargnani da macht, also was er da teilweise für Laufwege hat. Also wirklich, er weiß überhaupt nicht, was los ist. Und das ist für mich unbegreiflich eigentlich, weil das hat für mich auch nicht viel mit Intelligenz oder sowas zu tun. Das ist einfach wirklich in der Situation so verplant zu sein, dass man einfach auch gar nicht weiß, wo man hingehen soll, dass man irgendwelche Rotationen komplett verpennt. Aber nachher heißt es, nur weil ich ein Nets-Fan bin, habe ich mir jetzt Nick ausgesucht, aber ich habe überhaupt nichts gegen die Knicks und ich glaube, die Leute, die hier schon länger zuhören, die wissen das auch, aber objektiv gesehen, Andrea Bargnani, furchtbarer Verteidiger. Ja. Okay, der dritte Award. Beneidenswert, die Jungs, die da jetzt kommen. Der schlechteste Vertrag, aka der Gilbert Arenas Gedächtnis Award, geht an. Trommelwirbel bitte. Achso. Dankeschön. Darren Williams. Der Kerl, ich meine, er ist. Es ist einfach irgendwie alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Erstmal bricht seine Leistung ab, was ja im ersten Moment nicht so schlimm ist. Man könnte ja eventuell nochmal aus dem Loch rauskommen. Aber der Herr D. Will hat es geschafft, anstatt sich auszubuddeln, noch weiter reinzubuddeln. Jetzt durch verschiedene Verletzungen natürlich, jetzt wird er wieder an beiden Knöcheln operiert oder ist operiert worden. Ist natürlich alles nicht hilfreich, aber ich glaube, einer der Maximumverträge mit dem größten Bust überhaupt in der Geschichte der NBA. Ja, ich glaube, wenn man irgendwann mal sich hinsetzt, so wie jetzt bei den generell, bei diesen schlechtesten Verträgen, ich weiß gar nicht, wer da noch so ist, so ein Eddie Curry oder ein Allen Houston, komischerweise auch alles nix, aber wie gesagt, ich habe nichts gegen die nix, ich finde halt nur einige Personalentscheidungen aus der Vergangenheit recht amüsant. Eddie Will, also klar, er kam nach New Jersey und das habe ich auch schon mal erwähnt, ich meine, die Fans, die kamen auch nicht mehr in die Halle, wie gesagt, Tickets für 50 Cent, da war nichts los, irgendwie, man wusste auch, dass man nicht in die Playoffs kommen wird. Alles kein Problem. Er hat da mal 63 Punkte, glaube ich, gegen die Bobcats aufgelegt. Alle haben wieder, hey, die Will. Und 2012 Olympia-Goldmedaillenteam war er auch noch dabei. Und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Auch letzte Saison, als nach dem All-Star-Break, wo viele wieder gesagt haben, wow, das ist der alte Darren Williams, der ist zurück. Ich glaube, den alten Darren Williams, der Darren Williams in Utah, der beste Point Guard der Liga gewesen ist, den werden wir niemals wieder sehen. Und von daher, er hat einen untradebaren Vertrag, ich glaube 63 Millionen in den nächsten 3 Jahren. Soweit ich weiß, kriegt er sogar noch, wenn er getradet wird, 15% drauf, insofern das mit dem Salary Cap irgendwie überhaupt noch weiter möglich ist. Also die Will, ganz, ganz schlimmer Vertrag, und ich glaube, damit haben sich die Nets auch so ein bisschen Salary Cap technisch ein Grab geschaufelt. Die Mavs waren ja auch an ihm dran, und ich will nicht wissen, was hier in Deutschland mit der Aufmerksamkeit der deutschen Medien auf die Mavs, was hier los gewesen wäre, wenn er wirklich zu den Mavs gewechselt wäre, aber ja. Das wäre ein Toro gewesen. Aber hallo. Ja, den hätte ich natürlich auch gerne genommen. Entschuldige. Kein Problem. Bin jetzt aber dann nochmal mit einem Spieler gegangen, der mir schon seit anderthalb Jahren, glaube ich, ein ziemlicher Dorn im Auge ist. Und zwar Eric Gordon. Der gute Mann war, glaube ich, so der zentrale Baustein des Chris Paul Trades. Ist nach New Orleans gekommen, hat ab und zu halt passable Leistung gezeigt, war ja auch noch jung, und dann kam die Free Agency und er wurde ein Restricted Free Agent. Also er durfte sich halt irgendwie Angebote von anderen Teams anhören, konnte die auch schon unterschreiben. New Orleans konnte matchen. Fakt ist, er hat aus Phoenix ein Max-Contract bekommen, hat gesagt, ey, ich will unbedingt nach Phoenix, Leute, lasst mich bitte gehen. Und New Orleans hat dann gesagt, ey, auf keinen Fall. Hat den gematcht und bereuen das wahrscheinlich bis heute. Weil seitdem, ich weiß nicht, wie viele Spiele er so in der Saison macht. Ich glaube, diese Saison hat er 64 sogar geschafft, wenn mich alles täuscht. Ansonsten, ich glaube, an die 60 ist er angekommen. Ja, ansonsten dauerverletzt oder was ist da, immer mal wieder irgendetwas. Längst nicht der Offensivspieler, von dem man dachte, dass er sein kann oder sein ist. Und jetzt ist er da in den letzten beiden Vertragsjahren seines Vertrages halt, verdient jetzt noch 30 Millionen in den nächsten 2 Jahren. Das echt? Muss man sich mal reinziehen. Dazu haben die Pelicans ja noch, wie heißt er, Tariq Evans an die Seite gestellt, gleiche Position, auch ein Sorgenkind, verdient meines Wissens in 4 Jahren 44 Millionen. Und da hat man ordentlich Geld auf jeden Fall auf der Shooting Guard Position verpulvert für 2 Spieler, die ja wahrscheinlich niemals diesen Vertrag rechtfertigen werden. Evans eventuell noch eher als Gordon, aber ja. Ja gut, Gordon hat jetzt noch eine Spieleroption im vierten Jahr seines Vertrages. Wenn er wirklich New Orleans so sehr hasst und ihm das scheißegal ist, wird er die einfach nicht ziehen und macht sich dann irgendwo anders hin. Vielleicht geht er nach Phoenix. Die haben ja den Ruf, da einen sehr guten Medizinstab zu haben. Da soll er sein Glück da probieren. Das würde mich dann für die Hornets freuen. Oh Gott, für die Pelicans. Und ja, mal gucken dann. Auf jeden Fall haben wir irgendwas falsch gemacht in unserem Leben, dass wir nicht so viel Glück hatten. Warum sind wir nicht Gilbert Arenas? Schade eigentlich. Also ich glaube, der hat dieses Jahr nochmal 27 Millionen oder so bekommen. What? Ja. Amnesty, also der hat einen Vertrag unterschrieben, der wurde dann amnestiert und der hat jetzt in den letzten Jahren nochmal richtig abkassiert. Also der sein Gehalt kriegt er ja, kriegt man ja immer weiter, wenn man amnestiert wird. Und Gilbert Arenas, der hat sich da in seinem, weiß ich nicht, ich glaube in Washington wohnt er mittlerweile, ich habe keine Ahnung, macht sich da ein schönes Leben und bekommt nach wie vor ordentlich Checks. Und sage und schreibe, 22.346.536 US-Dollar hat er diese Saison gemacht mit Nichtstun. Ey, der hat mehr verdient als LeBron. Ja, das ist richtig. Rein vom Gehalt her jetzt. Ja, LeBron hat, ist auf Rang 9 der Spitzenverdiener der NBA. 19 Millionen, glaube ich, dieses Jahr knapp. Ja. Oder knapp 20. 19, ja. 19.067.500, also ein relativ humaner Vertrag. Und mehr als Melo, der hat glaube ich nur 21 Millionen irgendwas, ne? Richtig. Und ja, Kobe ist wahrscheinlich an 1. Ja, ein bisschen weniger als Nowitzki und dann kommt auch schon der nächste mit einem unfassbaren Vertrag, nämlich Amari Stoudemire. Ja. Allerdings geht er jetzt in sein letztes Vertragsjahr und deswegen wollte ich nicht noch weiter auf Amari einprügeln. Der ja eigentlich ein sympathischer Kerl ist. Ja. Ich weiß nicht, hast du den Joke von ihm gesehen, wo er Ron Artest aka Meta World Peace verarscht hat? Nee. Muss ich dir mal schicken oder den teilen wir heute mal auf unserer Seite. Also es ist auch sehr amüsant gewesen. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Ist ein cooler Typ auf jeden Fall, aber ja, den Vertrag konnte er allein wegen seiner Gesundheit schon niemals rechtfertigen. Leider. Was war denn für dich der unterhaltsamste Twitter-Account des Jahres? Swaggy P. Swaggy! Ich liebe den Kerl. Ach, Nick Young. Der Kerl ist zwischen Größenwahnsinn und Weltklasse-Entertainment, der Kerl ist alles. Ich hab mir auch den, für mich, vielleicht den unterhaltsamsten, aber den besten Tweet der letzten Saison rausgesucht, weil das unterstreicht einfach alles von ihm. Da wird er von einem Fan gefragt, wann er denn endlich mal ein Top 5 NBA-Player sein wird. Ja, darauf wollte ich hinaus. Geil. Und Swaggy P himself zitiert diese Frage und kloppt dann einfach nur ganz knallhart hinterher: Ich denke, ich bin der beste Shooting Guard der Liga. Das ist einfach so, der Kerl dafür. Ich liebe den Kerl für sowas. Ja. Ich meine, er glaubt das, glaube ich, noch wirklich selber. Ich glaube, er glaubt das selber. Ja, es kann sein. Der hat einfach positiv absolut einen an der Klatsche, aber. Ja, aber richtig. Super Kerl. Super Kerl. Nee, also auf jeden Fall geht dieser Award für mich an Swaggy P und da kommt auch keiner dran. Also das war allerbest. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Welche Chaoten hast du denn da? Ich habe noch einen. Also für mich, auch was Interaktion mit seinen Fans angeht, J.R. Smith ist einfach, ey, der ist so, so grandios auch, der Typ. Also ich habe jetzt nur ein paar Beispiele, so nach dem Motto, ey, versteht mich nicht falsch, Kobe ist gut, aber nicht, wenn er gegen mich spielt. Was? Dude, so, was? Und dann so, irgendwie weiß ich nicht. Kommen da irgendwelche Leute natürlich an, haten ihn, so, was ja auch normal ist nach so einer Aussage. Sagt, ey, Kobe legt auf jeden Fall 30 plus auf. Und J.R. Smith kommt dann zurück, ja, 30 plus Würfe. Ja, und dann war zum Beispiel geil. Dann postet er den nackten Arsch seiner Freundin, die ihn daraufhin verlässt. Auch geil. Übrigens, netter Arsch, also können wir wahrscheinlich nicht posten, weil wir da zu viele junge Follower haben, aber du kannst mir den Link gleich schicken. Auf jeden Fall. Oder was ich auch ziemlich geil fand, Chris Humphries gewinnt, also als er damals noch bei den Nets war, gewinnt im Garden und sagt, Big Game tonight. Der Garden war ganz schön ruhig. Und ohne dass er angesprochen wird, kommt JR und hat gesagt, ja, aber es war gar nicht ruhig, als Kanye hier letzte Woche aufgetreten ist. Und für alle die, die jetzt vielleicht sich noch nicht so lange mit der NBA beschäftigen und mit dem Gossip drumherum, Chris Humphries war, glaube ich, 72 Tage mal mit Kim Kardashian zusammen. Und verheiratet sogar, genau. Die hat dann jetzt aber sogar Kanye geheiratet, wenn mich alles täuscht, vor einem Monat oder so, hier irgendwo in Europa. Und das ist natürlich... Instagram-Rekord gebrochen mit den meisten Likes eines Bildes. Wahnsinn. Wie viele Millionen sie dafür wohl ausgegeben hat. Man munkelt. Ja. Also für mich JR einfach auch, was Krawalle angeht, ich weiß nicht, irgendwie... Brandon Jennings hat er auch mal irgendwie angesaugt, hat gesagt, ich muss mal irgendwie meine Street-Homies anrufen, damit die denen das Maul stopfen, weil Jennings über JRs Bruder abgelästert hat. Ey, JR ist einfach so, sein Twitter finde ich sehr unterhaltsam, ihn als Spieler finde ich auch geil, so alle anderen Aktionen finde ich da nicht mehr so geil, aber mit ihm wird es nie langweilig. Was auch gut war, das war doch vor kurzem erst, als sie den Fan gefragt hat, ob er noch mit Melo reden würde, wenn er zu dem Heat wechseln würde. Genau. Und er einfach nur eiskalt, nope. Auf keinen Fall. Mit der Geschichte. Vor allen Dingen, weil JR ja auch der loyalste Mensch der Welt ist, also. Er folgt ja dem Vertrag Melo überall hin. Mhm. Ja, den stimmt. Vertrag, würde ich gerade sagen. Melo überall hin. Außer zu den Heat, anscheinend. Ja. Ja, ich glaube, weil die Heat auch smart genug sind, sich jemanden wie JR nicht anzulachen. Wobei, die haben ja auch Beasley und Beasley relativ unter Kontrolle bekommen. Wer weiß, wer weiß. Ey, Bro, mir fällt gerade noch was auf. Swaggy P, ne? Ja. Normalerweise schreiben wir Swaggy ja Swaggy. Ja. Swaggy P hingegen schreibt so mit einem G. Echt? Jedenfalls bei seinem Twitter-Account, ja. Nick Jan und dann sein Name Nick Swaggy mit einem G. P. Jan. Wie sieht denn sonst so seine Rechtschreibung aus? Ist die vernünftig bei Twitter? Ich weiß es gar nicht. Oh, er kriegt's hin. Oh, okay. Dann werden wir uns... Apostroph hat er überall zwischen. Also doch. Ja, läuft es, Swaggy. Das sollte laufen. Okay, dann entschuldige ich mich für diese Hoheitsbeleidigung. Oder schreiben wir das immer falsch und er schreibt es eigentlich richtig. Ja, das kann gut sein. In deiner Welt schreiben wir das natürlich falsch. Das ist mir klar. Da Swaggy der König ist, werde ich mich jetzt dem unterordnen und Swaggy demnächst nur noch mit einem G schreiben. Entschuldige bitte. Das sollten wir hinkriegen. Moment, das war ein Rechtschreibfehler. Ich sehe gerade auf seinem Profilbild, er hat im Hintergrund Swaggy P Ausrufezeichen und mit Doppel G. Vielleicht war Swaggy P auch schon vergeben und er musste sich deswegen Swaggy P nennen oder so. Wer weiß. Es würde passen. Wobei, wie geil wäre das denn bitte, wenn irgendein Typ, ich meine, Swaggy P, der Name, der ist zwar lustig, aber wer kommt auf so einen Scheiß? So, und wenn wirklich jetzt einer hingehen würde, bei Twitter sich anmeldet, wie soll ich mich denn nennen? Okay, ich heiße Paul, dann nenne ich mich einfach, yo, Swaggy P. Was? Da kommt doch kein Mensch drauf, außer Nick Young natürlich. Aber. Der wird den doch verklagen. Ja, das könnte sein. Das, viel Geld hat er ja in dieser Saison nicht gemacht. Wobei man ja munkelt, dass seine Freundin, Iggy Azalea, glaube ich, heißt sie, die scheffelt gerade, glaube ich, ganz gut Geld, weil ihr neues Album und ihre Single da in Amerika absolut durch die Decke gehen. Vielleicht kann er sich ja dann bei ihr ein bisschen Geld für die Anwaltskosten leisten. Noch einen Klassiker gerade gefunden. Hm? Als Anwärter auf den vakanten Trainerposten kam einfach mal I'll be the new coach. Ende. Ende. Und würde Kobe das jetzt sehen, er würde die Augen verdrehen, genauso wie als Swaggy P dann meinte, den Dreier damals zu werfen und sich umgedreht hat, gefreut hat, dabei ist er an den Ring geknallt. Ja, ich glaube, diesen Blick hatte er nach diesem Tweet auch. Ja, das kann gut sein. Der Kerl ist grandios. Aber richtig. Gut, von Twitter, was ich ja sehr, sehr unterhaltsam finde, müssen wir uns jetzt aber wieder aufs Parkett begeben. Leider. Die schlechteste Free-Agent-Verpflichtung, so als Gegensatz zu unserer letztwöchigen besten Free Agent Verpflichtung. Wen hast du da? Ja, da habe ich schweren Herzens wohlgemerkt. OJ Mayo. Mhm. Also das war, weiß ich nicht, so ein ganz kleiner Griff ins Klo von den Bucks. Ich glaube, in sämtlichen Kategorien ist er ziemlich abgesackt. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, nur 11 Punkte pro Spiel, 2 Assists und 2 Rebounds. Also das war wirklich nicht wirklich doll und schon gar nicht, was man von ihm eigentlich gewohnt ist. Aber in allen Kategorien, bedenkt, ja, jetzt sag. Wenn man bedenkt, dass er letzte Saison eigentlich noch sehr, sehr gut war. Ja, statistisch war er auf jeden Fall gut bei den Mavs. Aber er ist in einer Kategorie definitiv nicht abgesunken. Und das ist ja die Zahl, die ihm seine Waage jeden Morgen sagt, weil ich war wirklich erschreckt, mit wie vielen Pfunden zu viel er da zu den Bucks gekommen ist. Ordentlich zugelegt, ne? War ordentlich. Also ich meine, versteh mich nicht falsch, wenn ich in Amerika dauerhaft wohnen würde, ich mache meistens nur eine Woche Urlaub, ich esse jeden Tag Burger, weiß ich nicht, irgendwas Mexikanisches oder sonst was, ich komme auch wieder und fühle mich wie der fetteste Mensch auf der Welt. Das heißt, ich dürfte wahrscheinlich gar nicht über das Gewichtsproblem von OJ Mayo oder auch einem Anthony Bennett lästern, aber das ist natürlich unprofessionell, wenn man als Shooting Guard da mit, ich glaube, 10 Kilo Übergewicht hatte der locker. So, und ich finde, das geht dann halt nicht, wenn du gerade einen neuen Vertrag unterschrieben hast, der eigentlich moderat ist oder beziehungsweise eine dir vernünftig Geld einbringt und deine Franchise nicht verkrüppelt. Ja. Und du ja eigentlich auch mit der Franchise in die Playoffs kommen willst und du ja auch der angedachte Scorer dann bist und vielleicht sogar sowas wie ein Franchise-Spieler in Anführungsstrichen, also zumindest jemand, der die Franchise ein bisschen führen soll. Aber das Talent dazu hätte er ja. Ja, und jetzt sind die Bucks letzter geworden. Mayo hat nicht abgeliefert. Mayo kam irgendwann sogar nur noch von der Bank, wenn mich alles täuscht. Es war traurig, echt. Also ich mochte ihn dann auch relativ gerne, dann gerade bei den Mavs. Ich kann mich auch erinnern, ihn in meinem Manager-Team gehabt zu haben. Und als Dirk noch verletzt war, hat er teilweise richtig, richtig, richtig gute Nummern aufgelegt. Mal 40 Punkte oder was auch mal gemacht. Ja. Ist schade. Diese Saison war Bestleistung 28 Punkte. Hm. Und er ist wirklich 4 Punkte bei den Punkten ist er 4 Punkte runtergegangen. Hat die Hälfte weniger Rebounds geholt, weniger Assists verteilt. Hm. Seine Quote, Dreierquote ist runtergegangen von 40 auf 37. Von 45 aus dem Feld nur noch 40 aus dem Feld. Also das war irgendwie eine traurige Saison. Ja. By the way, hat er auch noch am selben Tag wie ich Geburtstag, habe ich gerade gesehen. Ja, Happy Birthday. Für mich die schlechteste Free Agent Verpflichtung war, und jetzt nicht direkt mir an den Hals springen, ich erkläre das, Josh Smith von den, also Pistons haben ihn geholt. Nicht ganz seine Schuld, muss ich dazu sagen, weil 13,5 Millionen finde ich viel für jemanden, der halt noch nie irgendwie All-Star oder sonstiges war, also sich irgendwie nie wirklich einen absolut elitären Namen erspielt hat. Und vor allen Dingen nicht, wenn er auf der 3 spielt. Weil auf der Small-Forward-Position hat er meiner Meinung nach überhaupt nichts verloren. Seine Wurfauswahl ist wirklich unfassbar gewesen. Also diese Saison 41,9% aus dem Feld. Er hat, sage und schreibe, mehr als 40% der Zeit auf Power-Forward gespielt. Und wir alle wissen ja, wie viel normalerweise die Offensivzahlen von einem Power-Forward so aussehen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du dann auf einmal die Zahlen eines semi-erfolgreichen Point Guards auflegst bei den Effizienzwerten. Aber weiter geht's. 26,4% von der Dreierlinie. Nimmt aber trotzdem 3,4 Dreier, so viel wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Was zur Hölle. Bei den Rebounds verschlechtert er sich. Immerhin spielt er noch 3,3 Assists. War zwar auch schon mal mehr, aber mein Gott. Und blocken kann er jetzt auch nicht mehr allzu viele Würfe, da er jetzt auch häufiger dann am Perimeter zu finden ist. Also ich fasse zusammen. Verdient 13,5 Millionen bei den Pistons. Der Frontcourt war furchtbar zusammengestellt. Brandon Jennings hast du da noch im Backcourt. Auch eh so ein Spieler, mit dem man mir eigentlich gar nicht ankommen braucht. Und das, was Josh Smith ja irgendwie auch ein Stück weit ihn immer so ausgezeichnet hat, ist halt diese unfassbare Athletik und sein Shot-Blocking und als Power-Forward halt eine Art Rim-Protector zu sein. Das konnte er alles nicht zeigen. Von daher muss man ihm da so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Aber wofür er auf jeden Fall was für kann, sind diese 41,9 aus dem Feld und 26,4% von der Dreierlinie, wenn man dann vor allen Dingen 3,4 Würfe nimmt. Weil das finde ich dann, es geht einfach gar nicht mehr. Und ich glaube, Van Gundy ist so clever, dass er sich da jetzt auch so insoweit mit einem Trade auseinandersetzt, dass es halt nicht komplett unrealistisch ist, dass Smith in der nächsten Saison halt nicht mehr bei den Pistons spielt, weil Monroe und Drummond, da haben wir eben auch schon mal kurz drüber geredet, fänden wir auch ganz nett nebeneinander, wenn das die langfristige Lösung wäre, oder? Gut. Ich halte, wie gesagt, viel von Drummond und Monroe ist auf jeden Fall einer mit, der noch viel Potenzial hat, wenn er den richtigen Trainer hat, den sie jetzt auf jeden Fall haben. Und auch genügend Selbstvertrauen hat. Ich glaube, es ist auch ein Spieler, der viel Selbstvertrauen braucht. Also ich glaube, in Detroit, da könnte was zusammenwachsen. Okay. Ja, ich meine, diese Saison war ja eigentlich schon die Playoffs geplant, aber das hat man dann auch sang- und klanglos irgendwie in dem ohnehin schwachen Osten so ein bisschen verpasst. Wer ist denn der überhypteste Spieler? Und damit meinen wir jetzt nicht unbedingt der schlechteste Spieler, aber der Spieler, dessen Ruf einfach so viel besser ist als seine eigentlichen Leistungen. Soll ich zuerst? Gerne. Ja, das ist nicht nur eine schwere Entscheidung, sondern auch eine harte Entscheidung, weil den Spieler, den ich gleich nennen werde, das ist einer meiner Lieblingsspieler. Aber selbst mir ging der Hype langsam wirklich auf den Sack, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und zwar muss ich da, ich sag's dir, die Leute hassen mich nachher. Du bist schuld. Nö, ich unterstreiche das, was du gleich sagen wirst, weil das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Auf jeden Fall Kyrie Irving. Mhm. Klingt jetzt für viele wahrscheinlich da so nach dem Motto, sollen wir dir jetzt den Kopf abschlagen oder sollen wir dich in der Öffentlichkeit erhängen? Aber erstmal, er ist noch kein so guter Point Guard, wie den ihn alle halten. Viele ziehen immer gerne die Vergleiche mit John Wall, weil ungefähr gleich alt, und beim Potenzial würde ich gar nicht widersprechen. Ich glaube, die beiden sind vom Potenzial her auf einer Stufe. Aber wenn man vergleicht, was John Wall diese Saison geleistet hat, mal die zweite Playoff-Runde ausgenommen, wo er wirklich ziemlich wackelig war, er hat sein Team in die Playoffs geführt, hat seine Zahlen gesteigert und hat einfach seine Outcoming-Saison gefeiert, finde ich. Also er hat sich etabliert in der, ja, Spitze der Point Guards und zeigt einfach, was er kann. Kyrie im Gegensatz dazu, ja, was man so hört, stänkert so ein bisschen rum, wollte zuerst keinen neuen Vertrag unterschreiben, will dann aber doch die Playoffs mit den Cavs erreichen, unterschreibt jetzt wahrscheinlich doch einen Maximumvertrag und, und. Dazu seine Leistungen, die in der Defense nicht gut sind, er ist mir da einfach noch zu, ja, er geht mir doch zu lasch ran. In der Offensive, er ist nicht effizient genug für so viele Würfe, die er nimmt. Ich glaube, wenn man ihn Co-Star irgendwie an die Seite stellen kann, deswegen meinte ich vorhin beim Draft, dass mir das total gefällt, dieser Draft, dieser Trade mit den Magics, dass man da Aflalo zukriegt, ihn als Co-Star neben Kyrie, ich glaube, das könnte wirklich was werden, auch mit den Playoffs, vor allen Dingen im Osten, dass man ihn irgendwie entlastet, weil ich glaube, der Junge kommt einfach mit dem Druck noch nicht klar, dass er die Franchise jetzt führen muss. Ich glaube, er will das schon, aber er kann es einfach noch nicht. Und da wäre ein Co-Star, wäre, glaube ich, genau das Richtige. Ja. Und dieser ganze Medienhype. schlimm. Er ist ein cooler Typ, eine coole Socke auch außerhalb des Platzes, wenn man sein Instagram, Facebook und Twitter und all sowas verfolgt. Wirklich eine coole Socke. Aber vielleicht einfach mal ein bisschen, die Medien müssen auf die Bremse treten und vor allen Dingen auch wir Fans müssen so ein bisschen runterkommen von diesem ganzen Hype. Ich glaube, das würde ihm wirklich gut tun. Ja. Ich glaube, man muss das relativieren. Er ist ein guter Spieler. Das ist völlig Ja. unbestritten, weißt du? Ja, Aber auf jeden Fall. Rookie-Saison, 47% aus dem Feld. Mittlerweile sind wir bei 43 angekommen. Ich sage nicht, dass es seine Schuld ist. Ich sage. Er nimmt ja jetzt auch mehr Würfe wahrscheinlich, glaube ich, im Schnitt. Nee. Nicht, also nee? Ja, im Vergleich zu seiner Rookie-Saison nicht. Und in der letzten Saison hat er bisher die meisten Würfe, glaube ich, genommen. Bin mir jetzt nicht sicher, ich guck mal. Nee, also im Vergleich zu seiner Rookie-Saison hat er sich schon, nimmt er schon mehr Würfe, aber letzte Saison waren es mehr. So. Und trotzdem war er da effizienter. Aber wie gesagt, bei den Field Goals geht runter, bei den 3 Punkte geht's runter, bei den Freiwürfen geht's immer mal wieder so, also ich meine, da kann man nicht drüber meckern, über 86%, das wäre ja Quatsch, aber ja, Kyrie muss irgendwie auch noch so ein bisschen, glaube ich, lernen, so was es heißt, ein Point Guard zu sein. Ist schön auf jeden Fall, dass er seine Turnover ein bisschen in den Griff bekommen hat. Ist ja auch nicht so, dass es nicht vorangeht, aber klar, es ist für viele No-Brainer, ihn zum Abo-All-Star zu erklären oder zu einem All-Star. Ich habe ihn gar nicht als All-Star gesehen, weil ich gedacht habe, okay, du hast im Osten hast du eigentlich eher John Wall vor ihm. Also, das war so mein... Wenn er dann All-Star-MVP wird, ist dann wieder so eine Sache. Es ist immer irgendwie bei ihm so 2 Schritte vor und 1 zurück. Ja, aber gut, das, ich meine, man sieht ja bei Uncle Drew, und dafür ist er definitiv zu feiern, weil das sind einfach mit die geilsten Werbespots, die ich je gesehen habe, was so Basketballer und NBA angeht. Da sieht man ja schon auch, dass er ein absoluter, absolut krasser Streetball-Typ auch ist, so, also der tricksen kann ohne Ende. Und das ist natürlich ein All-Star-Game. Ist für ihn natürlich absolut perfekt, sage ich jetzt mal, zum Abliefern und um sich zu zeigen. Ja. Nur, was viele Leute auch nicht verstehen, ist, dass ein All-Star-Game alles andere ist, aber kein reguläres Basketballspiel. Da wird keine Defense gespielt. Da lässt man dem Gegenspieler vielleicht sogar mal den einen oder anderen Zentimeter, um irgendwie was Cooles zu machen. Kyrie probiert Sachen aus. Da sieht man, wie viel Talent er hat, aber es hat halt rein vom Basketballerischen nicht viel Aussage. Eben. Die Harlem Globetrotters spielen auch nicht in der NBA. So, weißt du, was ich meine? Das ist einfach so... Das ist jetzt ein harter Vergleich. Ja, aber das ist das Prinzip. So, Leute sollten jetzt nicht sagen, aber der ist doch All-Star-MVP geworden. Ja, aber so, weißt du, so muss man alles relativieren. Ja, ich weiß, was du verstehst. Ich weiß, was du verstehst allein. Ich weiß, was du meinst. Ja, deswegen bringe ich auch so harte Vergleiche an. Also, ich meine, Kyrie ist ein cooler Typ, aber wir sollten... Na, da sollte man so ein bisschen mit warten. Das ist ja so ähnlich wie bei... Wie bei auch Kawhi in dieser Saison, da sagt man, oder in der vorherigen Saison sogar schon, ja, der wird mal so groß und der wird so gut und dann sind sie alle enttäuscht, weil er also nur so wenig Punkte auflegt. Dabei brauchen junge Spieler einfach auch so ein bisschen Entwicklungszeitraum und Kyrie ist erst in seiner dritten Saison und der legt mehr als 20 Punkte auf. Von daher ist das alles auch cool. Aber vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Ja. Genauso wie bei meinem überhyptesten Spieler. Das ist nämlich Michael Carter Williams. Und zwar ist mir das ganz enorm aufgefallen, wie überhyped er ist, nachdem wir so ein paar Trade-Gerüchte gepostet haben. Und zwar ging es ja dann darum, dass jetzt nach der Verletzung von Embiid Dante Exum für Philly interessant sein könnte an Nummer 3. Und dann wurde direkt gesagt, ja, aber was wollen die mit Exum? Die haben doch Michael Carter Williams. So, da denke ich mir so, Leute, Michael Carter Williams kann nicht werfen. Er hat jetzt in einem völlig absolut chaotischen Philadelphia-Team, also Leute haben wahrscheinlich gar kein Philly-Spiel gesehen, aber reden über Philadelphia, weil nur hartgesonnene, eingefleischte Philly-Fans und in Anführungsstrichen Experten werden sich wohl Philadelphia-Spiel angeguckt haben. Die haben Harakiri gespielt, wirklich. Also die Offense, die haben, glaube ich, die schnellste Pace gehabt. Die haben geballert ohne Ende. Und klar war Williams dann, was seine Stats anging, absolut grandios. Also das Rebounden, 6,2, schön und gut. Spielt auch 6,3 Assists, finde ich auch gut. Turnover 3,5, das ist wieder nicht so dolle, aber immerhin für einen Rookie noch verschmerzbar. 16,7 Punkte, klingt alles toll, aber 40,5% aus dem Feld, 26% von der Dreierlinie, nimmt auch 3 Würfe. Also er kann nicht wirklich werfen, ist ein guter Verteidiger, ist aber auch eher jemand, von dem ich nicht glaube, dass er eine Mannschaft auch nur ansatzweise irgendwie führen kann, also wirklich in die Playoffs führen kann als zentraler Franchise-Player, wie auch immer. Ist ein bisschen eindimensional und von daher finde ich, Leute machen jetzt schon wieder aus ihm so viel mehr, als er eigentlich ist, und das ist so schade. Der Junge ist 22 und der soll erstmal in einem vernünftigen System versuchen, sich zu etablieren und nicht jetzt hier irgendwie mit fünf anderen Spielern, die bestenfalls D-League-Niveau besitzen. Okay, Thad Young kann man jetzt zum Beispiel da rausnehmen und den einen oder anderen vielleicht noch, aber das war ja keine NBA-Truppe dann, Philly. Also, mir ist es sehr, sehr krass aufgefallen, so wie sehr die Leute Michael Carter Williams wirklich, ja, wie krass die ihn eigentlich finden und was die aus seinen 16,7 Punkten und 6,3 Assists, ja, was sie daraus lesen, weil da steckt so viel mehr drin, als auf dem ersten Blick wirklich, ja, zu ahnen wäre. Und ich glaube, die Philadelphia 76ers wären gut damit beraten, wenn sie so jemanden wie Dante Exum picken. Und dann können wir ja mal in 5 Jahren gucken, wer die bessere Karriere hingelegt hat oder wer die besseren Skills hat. Vor allen Dingen, weil Carter Williams jetzt auch schon stark auf die 23 zugeht, ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Wo das jetzt auch ziemlich hart klingt, aber ja. Ja, im Vergleich zu Exum, der ist 18. Eben. Ja, das ist mir einfach nur aufgefallen und irgendeinen muss ich ja sagen. Es tut mir leid, dass ich jetzt Carter Williams nennen musste. Seine Schuld ist es nicht. Das sage ich ganz klar. Er konnte auch nichts für das System, das da in Philadelphia gespielt worden ist. Aber ja. So. Der siebte Award ist dann der Ich bin zu alt für diesen Scheiß Award. Ein Spieler, der schon längst hätte zurücktreten sollen und aber nochmal einen Vertrag unterschrieben hat und sich jetzt mit Krücken übers Parkett bewegt. Wen hast du da? Solange du mich jetzt nicht verurteilst, ich habe da schweren Herzens Kevin Garnett. Weil man hat, glaube ich, in der letzten Saison gesehen, dass da nicht mehr viel geht. In den Playoffs stand er, glaube ich, selten mal über 20 Minuten auf dem Feld. Also da scheint einfach der Tank leer zu sein. Wenn ich dann jetzt, vor 2 Tagen habe ich ja selbst berichtet, dass er dann die Option gezogen hat und das nächste Vertragsjahr hier und 12 Millionen verdient, dann denke ich mir auch, okay, Geld verdient er, aber wenn er jetzt wieder ein Schatten seiner selbst ist und das über die ganze Regular Season, das wirft einfach einen richtig, richtig schlechten Schatten über ihn und seine Karriere, was er nicht verdient hat. Ist auch so. Ja, ich meine, mir brauchst du das nicht sagen, was KG da in den letzten Monaten gebracht hat. Mal davon abgesehen, dass er sehr, sehr, sehr lange wegen, ich glaube, Backspasms waren es offiziell, die ihn da ein paar Wochen völlig aus dem Kader rausgeworfen haben. Ich weiß es nicht, 18 Spiele oder was waren es. Ja, ist bitter. Große Karriere. Leider jetzt. Kann er auf keinen Fall mehr. Nicht mehr im Herbst, schon im Winter seiner Karriere. Ja, das ist definitiv der Winter. Es wird langsam echt kalt. Und für jemanden, für den es vielleicht sogar schon zu spät ist, wo ich gar nicht weiß, ob wir ihn überhaupt noch mal mehr als 10 Spiele in der nächsten Saison sehen, ist halt Steve Nash. Und ich sag vorhin 50. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Ich bin kein Arzt. Ich weiß, dass, also beziehungsweise wird das ja so immer gezeigt. Ich glaube, Grantland hatte auch mal so eine Doku über Steve Nash gebracht, wo gezeigt wird, wie hart er wirklich an seinem Comeback arbeitet und daran nochmal fit zu werden. Aber oh, das wird schwierig. Also ich weiß es halt echt nicht, ob sein Körper da noch soweit noch bereit ist, um professionell Basketball auch in Back-to-Backs oder so zu spielen. Also Steve Nash wird, denke ich mal, nicht mehr eine allzu große Rolle für die Lakers spielen. Und selbst wenn, werden wahrscheinlich seine Leistungen dann auch zu wünschen übrig lassen. Aber Also wäre Dante Exum der perfekte Fit für die Lakers. wenn noch verfügbar, wäre es perfekt. Ja, Nash auf jeden Fall auch große Karriere. Ich glaube, zweimaliger MVP. Leider kein Ring. Hätte er in Dallas bleiben sollen, vielleicht. Aber ja, gut. Ist dann halt so, dafür hat hier der Netzcoach Kit ja seinen Ring bekommen, was ich umso toller finde, natürlich. Negative Überraschungsteam für dich. Ja, da haben wir ja drei. die wir in den Sack stecken können und draufhauen können und keine falschen treffen. Ne. Dann sag mal einen. Ja, aber weil ich vorhin ja schon so nett zu Kyrie war, bin ich jetzt nochmal so nett zu den Cavs. Weil von dieser Saison, wir wollen in die Playoffs und überhaupt, war irgendwie nach 5 Spielen nichts mehr zu sehen. Mhm. Und nach 10 Spielen war man dann auch in Cleveland wohl endlich in der Realität angekommen, dass da im Kader viele Fragezeichen rumrennen, kein Team auf dem Feld steht und ein Trainer am Werk ist, der ja eine Buchstabensuppe aufs Parkett gezaubert hat, um es hart zu sagen. Also das war ein Klo, ein Griff ins Klo. Ja. Kurz gesagt. Wen soll man noch mit in den Sack schmeißen? Vielleicht die Milwaukee Bucks und die New York Knicks noch? Ja, an die beiden habe ich gedacht. Ja. Beide eigentlich, also New York kam aus einer 54-Siegesaison, haben eigentlich ein paar Veteranen verloren, haben sich sogar dann noch den fetten Vertrag von Andrea Bargnani ans Bein gebunden. Die Richtung war natürlich wieder klar, Playoffs, und dann ja, wurde es, glaube ich, letztendlich nur Neunter im Osten. Definitiv überraschend, Negativ-Record, läuft jetzt Gefahr, Carmelo zu verlieren. Ganz schwierig da. Und die Milwaukee Bucks, auch ein Team, das haben wir eben bei OJ schon gesagt, das eigentlich für die Playoffs gebaut worden ist. Natürlich jetzt nicht für einen tiefen Run oder für Homecourt Advantage, aber so für einen Platz 8. Den hätte man schon ganz gerne verteidigt, ein Wisconsin. Und naja, wo das dann hingeführt ist, leider auch durch Verletzungen, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also da wurde jetzt nicht von Beginn an, wie zum Beispiel in Philly, offensichtlich getankt. Getankt, ich hasse dieses Wort, aber egal. Also Bucks haben es versucht und sind sang- und klanglos gescheitert. Alles kam zusammen, was eigentlich nicht hätte zusammenkommen sollen. Und ja, jetzt stehen sie da und wurden Letzter. Viele sagen, das ist das Beste, was denen überhaupt passieren konnte. Weiß ich nicht. Ja, dadurch, dass man jetzt halt wieder einen hohen Draftpick hat, ich denke mal, für die Fans war es echt mies. Also ich. Boah, der Fansupporter ist eh immer so ein bisschen schwierig. Und ich habe es jetzt auch, glaube ich, schon mal in den letzten Podcast gesagt. Also die versuchen ja wirklich die Leute zu Heimspielen zu prügeln. Also irgendwie, da ist irgendwo eine Sneakermesse in Milwaukee und da sagen die, hey, kauft euch ein Ticket für die Sneakermesse und ihr dürft einmal gratis zu den Bucks. Als Vatertag jetzt war, hier, kauft eurem Vater 2 Tickets für die Bucks, ihr bekommt noch so einen Grillfleischwender dazu mit Bucks-Logo für, weiß ich nicht, $40 oder was, das sind Preise. Da kannst du dir im Madison Square Garden, kannst du dir einen Hotdog und eine Cola holen, aber das war's dann auch. Wenn's hochkommt. Ja, also von daher, so, ich find's echt schade, so für die Leute da, für die auch Sportverrückten so ein Stück weiter in Wisconsin. Ist doof, aber gut, wird man dann sehen, wer dann sich von diesen 3 Teams am ehesten erholen kann. Der letzte Award ist jetzt keine große Überraschung. Seit 2 Jahren gibt es ja so einen kleinen Trend in der NBA, wo man sich jede Woche donnerstags hinsetzt und mal die 5 beklopptesten Aktionen von Spielern analysiert. Wir reden hier natürlich von Shaq the Fool. Von daher, den Shaq the Fool Award für den besten Blooper der Saison geht für dich an. Swaggy P. Swaggy! Der Kerl. Geil. Wie vorhin schon gesagt, die Aktion der Dreier, als er sich schon kurz nach der Wurfbewegung umgedreht hat, schon am Feiern war, die Arme ausgebreitet hat und sich gefreut hat und der Ring dann an den Ring fällt. Sein Blick danach war göttlich. Der Kameraschwenk auf Kobe Bryant, der auf der Bank saß und einfach nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Für mich der Blooper des Jahres. Absoluter Klassiker. Sehr geil. Diese Aktion zeigt alles, was man von Swaggy eigentlich so erwarten darf. Ne? Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel er in dieser Nacht getroffen hat. Er hat aber auch mal so seine 38-Punkte-Spiele oder so gehabt. Trifft auch manchmal, aber dann denkt er, dass er heiß läuft. Dreht sich um, feiert sich selbst in seiner völlig verplanten Art und Weise. Und dann geht der Ball dann doch noch. Also es ist eine herrliche Aktion gewesen. Sinnbildlich auch für die Saison der Lakers ein Stück weit. Ja. Zum Vergessen. Ja. Aber wird auf jeden Fall, hat ihn auf jeden Fall ein Stück weit auch unsterblich gemacht, zumindest so für unsere nähere Generation, sage ich jetzt mal. Also viele Leute werden sich auch noch in 3 Jahren an diese Aktion erinnern. Stimmt. Meine Ich auf Aktion, jeden Fall. ja, ich auch. Meine Aktion hat jetzt nicht so viel Aufsehen, für so viel Aufsehen gesorgt, glaube ich, weil die Aktion in den Playoffs passiert ist. Aber ich habe halt so drei Lieblinge bei Shaq the Fool. Das sind, ist ja auch keine große Überraschung, ist halt Swaggy. Dann natürlich JaVale McGee. Wie auch sonst, er ist der Gott von Sha der Shaq the Fool Gott einfach nur. Unvergessen auch seine Aktion, wo er da vor 2 Jahren, als er noch in Washington gespielt hat, sein Team holt den Offensiv-Rebound und er ist schon an meinem eigenen Korb wieder angekommen, weil er Defense spielen wollte. Super Typ, echt, aber ich gehe mit Tragic Bronson, Kendrick Perkins und seinem Sitting Screen im, ich weiß gar nicht, ich glaube gegen die Clippers oder gegen die, ja doch, ich glaube gegen die Clippers war es in den Playoffs. Oder Memphis, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich da ja auf seinen Gegenspieler draufgesetzt, nachdem er ihn dann seinen Mitspielern Block gestellt hat. Da hat er mal kurz Platz genommen und soweit ich weiß, war das dann auch eine Aktion, die von einem Korb-Erfolg gekrönt worden ist. Von daher, Perk hat alles richtig gemacht. Perk ohnehin für mich einer der MVPs von Shaq the Fool. Und ihn darf man nicht vergessen. Aber Javel, wir vermissen dich. Du musst dringend wieder fit werden. Ich meine, ich vermisse auch deine Athletik und deine, weiß ich nicht, deine Blocks und positive Aktionen, aber ich vermisse vor allen Dingen deine Shaq the Aktion, weil keiner kann so gut wie du. Außer Swaggy vielleicht. Sehr geil. Ja. Gut, da sind wir durch. Negative Awards auch. Ja, was steht jetzt an? Zu Also, Ende. ja, leider. Machen wir bestimmt irgendwann nochmal. Also, es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Auf dem Blog kann ich jetzt schon mal ankündigen: Morgen ist ja das Deutschlandspiel. Da wird eh keiner online sein, beziehungsweise ab 2 Uhr schon mit einer Bierfahne rumlaufen. Von daher, Freitag Review, Preview zu Anthony Davis. Das wurde so gewünscht von jemandem auf unserer Seite. Habe ich gerne dann gemacht, dass es sich ja auch um einen meiner Lieblingsspieler handelt. Ansonsten kann man, glaube ich, dann am Wochenende nochmal irgendwie was zum Draft lesen. So eine kleine Kolumne oder so einen kleinen Kommentar vielleicht. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es um die Free Agency geht. Denn die fängt ja am 1.7. an. Und das ist ein Dienstag. Von daher, wir müssen dann mal echt gucken, wann wir uns noch zusammensetzen. Wird wahrscheinlich dieses Mal etwas früher als Mittwoch, wenn das zeitlich passt. Selbstverständlich. Und ihr seid natürlich aufgefordert, uns dann Fragen zu senden. Jetzt ist wirklich alles erlaubt. Jede noch so schwachsinnige, noch, ist noch so schwachsinniges Szenario. Wer wechselt wohin? Wer bleibt? Geht Melo zu den Houston Rockets, was weiß ich, oder geht Carmelo zu den Miami Heat mit allen anderen zusammen? Was auch immer, könnt ihr uns alles Geht schicken. LeBron nach Cleveland zurück? Genau, es ist, das wird eh, also ich glaube jetzt, wo ich zu Fragen aufgerufen habe, werde ich es schon wieder bereuen, nachdem die ersten Fragen reinkommen, weil das wird LeBron, LeBron, LeBron, LeBron. Aber macht ruhig, so, ich meine, wir sind eh beide, Fans von LeBron, also wir mögen LeBron, wir sind jetzt keine Hater. Werden wir, glaube ich, dann das ein oder andere zu sagen können, aber auch zu anderen Spielern, zu nahezu jedem Team. Wir haben da ja eigentlich einen relativ guten Überblick über die Liga und ja, hoffen, dass wir dann da einen unterhaltsamen Podcast auf die Beine stellen können. Also ihr könnt natürlich jederzeit uns eine Nachricht auf Facebook schreiben oder dann halt auf ask.fm/klatschpodcast die Fragen anonym einreichen, wenn ihr eure Gesichter nicht zeigen wollt. Das ist alles kein Problem. Jeder hat da die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da bedanke ich mich bei dir für diese unterhaltsamen 1,5 Stunden und wünsche dir Sehr, noch sehr einen gerne. schönen Tag und auch nochmal Glückwunsch an dein Vater, Mutterland, wie auch immer, Griechenland, das ich ja gestern doch noch fürs Achtelfinale bei der WM qualifizieren konnte. Und mir auch ein bisschen Geld beim Wetten verschafft hat. Von daher Glückwunsch und hat mich gefreut. Haben zwar selbst kein Geld, aber Spendengeld. So sieht's aus. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.